Mackey. Application error. The application has run out of memory. Jetzt kommt eine Melodie, ist ganz ziemlich Norddeutsch. Now the system's tart. Und ich weiß, sie wird euch gefallen. This is tricky. Tricky disco. This is tricky. Tricky disco. Yep. This is tricky. Und damit ich wieder ganz sicher sein kann, this is tricky. Möchte ich euch hören, wenn die Melodie kommt. This is Rocco and Tasty. Energy. Kiki, ist alles okay bei euch? Hat jetzt wer jemand Bock auf Song Buka? Look around. Das trifft sich gut, ich nehme mich auf. That positive energy. Wahrscheinlich, aber haben wir Leute aus Hamburg Süd heute Nacht hier? Hab ich mir fast gedacht. Aber draußen an den Lautsprechern. Ich grüße Sie alle vom Christmas Rave 2006 im Kiki. Grüße nach Hamburg Süd! Letzter Track von mir für diese Nacht. Und jetzt will ich euch noch einmal sehen. Ausnahmezustand. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön. Meine Stimme gibt es wirklich tatsächlich endgültig auf. Wir werden uns in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr sehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Natürlich bei der Silvesterparty hier im Kiki. Ein Foto. Und ich habe es uns schon mal gesagt, während ganz Deutschland schon im Koma liegt, geht ihr was ab, das glauben die mir in Hamburg nicht. Kiki, ihr seid so geile Feuerschweine! Tschüssi! Gentlemen, das war für euch aus Hamburg, Frank Raven.